خاص يضاف إلى ما بعد الموت، عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. ليس حق امرئ مسلم له شيء المعنى من الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. هذا قول الشافعي، هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، أي من الحزم والاحتياط له، فكان عنده شيء أن يوصي. وقال غيره: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم. ليش هذا الكلام؟ حتى بارك الله فيك نوصل إلى مسألة: هل الوصية واجبة أم مستحبة أم مباحة؟ فالأصل إذا كان حق، الحق قد يكون مباح واجب وقد يكون، ولكن في الشرع لما يكون معه على فهذا يصبح بارك الله فيكم واجبا. اختلف أهل العلم في الوصية، منهم من قال الوصية مستحبة، ولقوله هنا صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصي، فربط ذلك بالإرادة. الآخرون قالوا أن الوصية واجبة، الوصية واجبة. وحكي عن الشافعي في قوله القديم، وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجود الوصية. ولكن هنا بارك الله فيكم لفظ الحديث يدل على الوجوب، الله تعالى أعلم. ولكن ليلتين ليس للتحديد، يعني ممكن ليلتين، ممكن ثلاثة، ممكن واحدة، لأنه ثبت ذلك. وأما حديث ابن عمر عند مسلم: لم أبت ليلة أو أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي، فهذا بارك الله فيكم دليل على أن الليلة والليلتين والثلاث هي من باب التقريب لا من باب التحديد. وأما لما سئل ابن عمر ألا توصي، فقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه. فهذا قال أهل العلم أنه ابن عمر كان عنده مال ولكنه ذهب المال، يعني ذهب في ذلك، قال: بماذا أوصي؟ الذي يتركه الإنسان وله ورثة سيعطون، لأنه عندهم حقوق مفروضة. ولكن الوصية هي أين؟ هي ليست في هذه الحقوق. واستدل أهل العلم بهذا الحديث على مسألة الكتابة، أنه يكتب الوصية. ومنهم من قال الشهادة، لأنه يكفي شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، فيكفي الشهادة أو الكتابة والشهادة. أما قول كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلى غير ذلك، فهذا أمر آخر بارك الله فيكم. فذاك ينتبه الإنسان لهذا، أنه ليس من الضروري أن يكتب في الوصية بسم الله الرحمن الرحيم أو إلى غير ذلك، هذا ما وصى به فلان فلان. الوصية تكون في الذي يملكه الإنسان. بارك الله فيكم، الوصية مسألة شرعية، فاختلف فيها أهل العلم على الوجوب والاستحباب. الذي عنده مال يريد أن يوصي به، أما هل وصى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصى بالمال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، يعني ما في درهم والدينار هذه كلها صدقة، ولكن الأنبياء يورثون العلم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بارك الله فيكم، الصحابة رضي الله عليهم وصوا، والوصية مسألة شرعية لهذا الحديث الذي ساقه المؤلف وهو عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم، بوخ فون ودكابيتال فون فوندين تستامنتن تستامنت مغابش، das heißt وصية. وصية in der Religion heißt das, dass man ein spezielles Versprechen von sich gibt, was nach dem Tod eingelöst wird. Das bedeutet, dass es etwas versprechen, das ist ein Versprechen bezüglich Vermögen, was man hat, oder eventuell auch bezüglich Wünsche oder bezüglich Gebote, was man nach dem Tod haben möchte. Das ist ein Wasiyya. Und aufpassen auf Deutsch, wenn man sagt heute Testament, dann verstehen viele Leute darunter, dass dies Erbrecht bedeutet. Nein, im Islam, wir haben Unterschied zwischen Erbrecht und Testament. Testament und Erbrecht sind zwei Themen im Islam. Weil Erbrecht nach dem Islam fest offenbart worden ist. Es gibt Erbanteile und jeder bekommt seinen Erbanteil. Aber Testament ist was anderes. Deshalb bitte unterscheiden wir zwischen den beiden, weil hier in Deutschland man nimmt das sozusagen als Gleiches. Aber bei uns in der Religion das ist das nicht das Gleiche. Ibn Umar radhiyallahu anhu erzählt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, es ist Pflicht für einen Muslim, der etwas besitzt und der will Testament geben, dass dieser Muslim kein zwei Nächte schläft, außer ohne ein festgeschriebenes Testament bei sich. Oder ohne bei sich festgeschriebenes Testament zu haben. Das ist bei Bukhari Muslim. Diese Bezeichnung im Arabischen, ist es Pflicht für einen Muslim? Man sagt ja, das ist Pflicht. Aber eigentlich, das hat auch die Bedeutung, das kann empfehlenswert sein und das kann erlaubt sein. Man könnte sagen, ist es von der Religion, ist es von der Religion, oder ist es von der Wahrhaftigkeit oder von der Wahrheit, ist es von der Wahrheit für einen Muslim, der etwas besitzt und der ein Testament geben oder verlassen, nach seinem Tod verlassen will, dass er kein zwei Nächte schläft, ohne bei sich festgeschriebenes Testament zu haben. Schäfer sagte, das heißt, es ist von der Wahrhaftigkeit und natürlich Schutz für einen Muslim, dass der Muslim ein Testament schreibt, damit er drin alles sagt, wie er das verteilen will, weil er nicht weiß, wann der Tod kommt. Die anderen Gelehrten, sagen, hier bedeutet diese, dass es die Überlieferung, es ist Pflicht oder es ist von der Wahrheit. Das bedeutet, Testament kann Pflicht sein, kann empfehlenswert sein und kann erlaubt sein. Aber wenn das mit einer Proposition zusammenkommt, das ist ala, dann heißt das, das ist Pflicht. Also die Gelehrten des Islam haben zwei Hauptansichten bezüglich Testament. Einige von ihnen sagen, Testament ist Pflicht. Und das sagte Al-Shafi'i. Und Ibn Abd al-Barr hat behauptet, das wäre Konsens der Gelehrten. Und einige Gelehrten sagen, dass es empfehlenswert, ein Testament zu schreiben oder zu geben, bevor man stirbt. Weil die sagen, im Hadith steht, wenn er das verteilen will, wenn er Besitz hat und der will das verteilen, will, und sagen will, das heißt, da hat oder möchte, das will, der ist hier nicht verpflichtet. Und so sagen die Gelehrten, dass dies Pflicht ist. Aber eigentlich, barakallahu fikum, man kann mit diesen Meinungen sozusagen kombinieren, indem man sagt, allgemein sollte der Muslim ein Testament haben. Und wenn der Muslim aber natürlich die Befürchtung hat, dass man stirbt, weil man krank ist oder weil man sozusagen alt geworden ist und so weiter, dann ist das wahrhaftiger und das ist vielleicht Pflicht, dass er was schreibt. Hier steht zwei Nächte. Es gibt auch in anderer Überlieferung drei Nächte. Und es gibt von Ibn Umar eine Nacht. Das wird jetzt diese Nächte drei, zwei, drei oder eine Nacht, das ist nicht maßgebend. Sondern hauptsächlich ist, dass man ein Testament hat. Und dieses Testament kann schriftlich sein und kann auch mündlich sein, indem man Zeugen nimmt. Also eine Person nimmt Zeugen und sagt, ja, schau mal, wenn ich sterbe, dann gibst du davon, machst du so und so und so. Wie schreibt man ein Testament? Da kann man nur schreiben, normal, ganz normal, zum Beispiel, ich habe so viel Geld oder ich habe so viel Häuser, ich habe so viel das und wenn ich sterbe, dann geht davon an und so weiter. Und aber später, man hat geschrieben, sozusagen im Namen Allahs, des Allerbarmer, des Gnädigen oder Barmherzigen, ich bin Person so und so und ich bezeuge, dass es La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und ich unterlasse mein Testament, indem ich das und das will. Das haben die Sahaba später gemacht, ist das kein Problem, aber das braucht man nicht unbedingt zu schreiben. Und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten getroffen. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Testament gelassen oder nicht? Also, hat er das gemacht oder nicht? Ich meine, erstens eine Sache. Die Propheten, die haben keinen Erbanteil wie die anderen zu vergeben. Weil der Prophet sallam sagte, die Propheten geben kein Erbanteile an die anderen. Was wir verlassen oder was wir gelassen haben, ist das Wissen. Und wer einen Anteil von Wissen nimmt, dann hat er natürlich eine große Gabe bekommen. Also er braucht nicht zu sagen, dieses Land geht an dem und dieses Geld geht an dem. Weil sowieso dem Propheten alles, was sie verlassen, Sadaqa ist. Almosen ist. Zweitens, der Prophet Muhammad sallallahu hat Testament bezüglich jetzt in anderen Bereichen gelassen, indem er gesagt hat, das Gebet, ihr müsst euch an das Gebet halten, ihr müsst gut zu euren Sklaven sein, ihr sollt die Armee von Osama schicken, ihr dürft gegeneinander nicht kämpfen und solche. Er hat etwas gesagt, bevor er starb, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch, das gehört zum Testament. Wenn man sagt, ja, seid gut zu euren Frauen, seid gut zu diese, euer Blut, Ehre, Besitz ist euch heilig. Das ist, es ist verboten zwischen euch, dass man das Blut und Vermögen und Ehre von den anderen verletzt. Deshalb, der Prophet hat etwas gelassen. Bezüglich aber Vermögen, wie das bekannt ist, die Propheten, alles, was sie von Vermögen haben, wenn sie sterben, ist Almosen. Das geht an die Allgemeinheit der Muslime. Deshalb, barakallahu fikum, ist es mindestens empfehlenswert, ein Testament entweder zu schreiben oder zu mündlich zu sagen. Wenn man aber Geld gehabt hat und dann später kein gehabt hat, dann braucht man nicht. Also wenn du kein Geld hast und kein Vermögen hast, dann brauchst du kein Testament zu sagen oder zu schreiben. Aber wenn du was hast, dann ja, weil das Hadith klar ist, es ist von der Wahrheit, dass jeder Muslim, wenn er etwas hat und er will Testament lassen, dass er keine zwei Nächte schläft, außer ohne dass bei ihm ein festgeschriebenes Testament zu finden ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ba'an Sa'd ibn Abi Waqqas qal, qultu ya Rasulullah, ana dhu mal, wa la yarithuni illa ibnatun li, wahida, afatasaddaqu bi thuluthay mali? Qala la. قلت أفتصدق بالشطر مالي؟ قال لا. قلت أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم أو أن تذرهم عالة يتكففون الناس. سعد بن وقاص مرض، وطبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له يا رسول الله أنا ما عندي إلا ابنه. هذا كان في أول أمر، وما كان عندي إلا ابنه، فهل أتصدق بثلثي مالي، شطر مالي، ثلث مالي، يعني هل أوصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا. قال له حتى الثلث كثير، حتى الثلث كثير. وابن عباس سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه بارك الله فيكم، بعد ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى 4 بنين، وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك إن تذر ورثتك أغنياء، هي كانت تحلم، قال لا، ورثتك خير لك من أن تذرهم عالة، عالة فقير، العالة هو الفقير، يتكففون أي يسألون الناس بأكفهم، يعني يمدون كفهم للناس. بارك الله فيكم. في ذلك الوصية ما تكون أكثر من الثلث، والجواز يكون بالثلث، والصحيح أنها تكون خمس، يعني يوصي بالخمس يكفي، ولو أوصى إلى الربع أو إلى الثلث فلا بأس. وكذلك بارك الله فيكم، يعلم أن أبا بكر أوصى بالخمس وعمر بالربع، فلذلك ذهب ابن عباس والشافعي وجماعة أن المستحب ما دون الثلث، لقوله والثلث كثير. انتبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير. أما إذا ما كان له وارث اختلف أهل العلم، يعني إنسان ما كان له وارث اختلف أهل العلم، هل يوصي بكل ماله أو يتركه أو الثلث؟ منهم يقول يكفي الثلث، من يقول لا. ولكن المشكلة هنا، لو المشكلة هي هل يجوز له أن يوصي، تبه، هل يجوز له أن يوصي لورثته، يعني من سيرثه؟ اختلف أهل العلم فيها. فالجمهور على أنه لا، ما يجوز أن توصي لوارث. وخالف الظاهرية بأن قالوا لا يجوز. على كل، بارك الله فيكم، هذا سيأتي معنا بعد حديثي. إذن لا بأس أن يوصي، وأكثر شيء الثلث. طب لو وصى أكثر من الثلث، ما في دليل أنه يحرم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال الثلث كثير فيكره. خاصة إذا كان عنده ورثة، والعلة واضحة هنا. قال إنك إن تذرهم فقراء على سيتكففون الناس، أما تذرهم أغنياء ما يسألون الناس. سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه زاكت، ich habe den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe Vermögen. Ich bin ein Mann, der Vermögen hat. Und habe nur eine Tochter, die meine Erbe bekommt. Soll ich zwei Drittel von meinem Vermögen spenden? Der Prophet sagte ihm nein. Er sagte, soll ich dann die Hälfte spenden? Er sagte ihm auch nein. Er sagte, Drittel, der Prophet sagte Drittel, ja, aber Drittel ist viel. Wenn du deine Erbenden reich lässt, ist es besser und richtiger für dich, dass du deine Erbenden arme Leute verlässt, die ihre Hände strecken, damit sie betteln. Das heißt bei Bukhari Muslim. Sa'd ibn Waqqas war krank. Und der Prophet Muhammad s.a.w. wollte ihn besuchen. Der Prophet war bei ihm. Und als Sa'd in dieser Krankheitszustand war, natürlich hatte er die Befürchtung, dass er stirbt. Deshalb sagte er dem Propheten, ich habe nur eine Tochter, und soll ich zwei Drittel von meinem Vermögen geben? Der Prophet sagte ihm nein. Hälfte nein. Ein Drittel auch. Der Prophet sagte, das ist viel. Dann hat der Prophet ihm das erklärt, warum. Er hat ihm gesagt, wenn du jetzt viel von deinem Vermögen spendest, dann werden deine Erbenden, und Plural hat der Prophet das gesagt, die werden diese Leute arm werden. Aber wenn du weniger spendest, dann werden deine Erbenden reich. Da brauchen sie nicht zu betteln. Passt auf jetzt. Subhanallah. Sa'd hat dann später 4 bis 10 Söhne bekommen und ungefähr 12 Töchter. Der Prophet hat ihm gesagt, deine Erbenden, der hat das Plural gesagt, obwohl er am Anfang nur eine Tochter gehabt hat. Aber später hat Sa'd mehrere Kinder bekommen. Als ob Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten offenbarte, dass Sa'ad viele Kinder haben wird. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam ihm, wenn du deine Erben, denn das werden die Leute, die von dir deine Erbe bekommen. Er hat nicht gesagt, nur deine Tochter. Weil normalerweise der Prophet hätte ihm sagen können, ja, wenn du deine Tochter viel Vermögen verlässt, ist es besser, oder gibst, ist es besser, dass deine Tochter nicht hat. Aber der hat gesagt, nein, die Leute, die deine Erbe bekommen. Dazu barakallahu fikum huna, dazu, man darf Drittel von seinem Vermögen spenden oder ein Testament schreiben. Einige Gelehrten sagen Viertel und einige sagen Fünftel, aber nicht mehr als Drittel. Abu Bakr hat Fünftel, Omar hat Viertel. Und hier in dieser Überlieferung, das ist Drittel. Das heißt, normalerweise ist Drittel Maximum. Aber wenn man mehr als Drittel gibt, was könnte man sagen? Wenn man keine Erbenden, wenn man keine Leute hat, die von ihnen diese Erbe nehmen. Eine Person ist allein, hört niemand, kein Kindergarten. Kann er das Ganze geben? Die Gelehrten haben zwei Ansichten gehabt. Einige sagen ja, die anderen sagen nein. Trotzdem, der gibt nur Drittel davon. Aber wenn er niemanden hat, was soll er dann machen? Wer nimmt das Kind dann und das Vermögen? Deshalb eigentlich, der kann entscheiden, wie er das machen will. Und natürlich die größte Diskussion ist, darf man, aufpassen bitte, darf man einem Testament schreiben oder geben, der Erbanteil bekommt. Das heißt, ein Mann hat zwei Söhne und zwei Töchter und eine Frau und er stirbt. Bevor er stirbt, darf er sagen, mein Sohn so und meine Tochter, die bekommen ein Drittel von meinem Vermögen. Darf er sowas machen? Das ist umstritten zwischen den Gelehrten, aber richtig ist, der darf das nicht. Weil der Prophet sagte, la wasiyata li waris. Einer, der den Erbanteil bekommt, darf nicht im Testament bevorzugen werden. Allah Ta'ala ala wala. Wa'an Aisha, anna rajulan ata al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, faqal, ya Rasulallah, inna ummi, افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم قال نعم فهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي ماتت يعني فلت كانت وماتت يعني ممكن يكون موت فجأة قال وهي ما وصت فهل انت صدقت عنها يصلها نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولادكم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم الحديث عند أبي داود وكذلك بارك الله فيكم أو ولد صالح يدعو له فإذا هناك بعض الأمور التي تصل الميت بعد موته والتي ثبتت وأما قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فهذا لا يعارضه أن الولد إن فعل شيء للوالدين أن الأجر يصل والله تعالى على وعلى بارك الله فيكم عائشة رضي الله عليها زاكت Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, O Gesandter Allah, meine Mutter ist auf Augenblick gestorben und die hat kein Testament verlassen. Und ich denke, wenn sie reden könnte, dann hätte sie etwas gespendet. Wenn ich für sie was spende, das ist für Allah, aber für sie. Wenn ich für sie spende, bekomme ich Lohn? Der Prophet sagte, ja. Das ist bei Bukhari Muslim. Das heißt, diese Frau ist gestorben, bevor sie Testament geben könnte oder schreiben könnte. Und konnte. Der Sohn von ihr kam zum Propheten, der sagte, sie hat das nicht gemacht, aber wenn ich spende für sie, geht? Der Prophet sagte, ja, das geht. Sagen wir, wir müssen das lernen. Wir haben das schon drüber gesprochen in anderen Unterrichten. Wenn ein Kind für seine Eltern Bittgebet macht oder spendet oder Gutes macht, dann bekommen auch die Eltern diesen Lohn. Und das hat nicht mit dem, das hat das hat damit zu tun, Barakallahu fikum. Das hat damit zu tun, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, eure Kinder sind von dem, was ihr geleistet habt in diesem Leben. Dein Kind, wenn er etwas macht, dann bekommst du den Lohn automatisch. Weil sozusagen du dieses Kind erzeugt hast und du dieses Kind erzogen hast, deshalb bekommst du auch von diesen Hasanat. Und Allah sagt im Koran, der Mensch bekommt nur das, was er gemacht hat. Ja, aber wenn der Mensch stirbt, dann kann er nicht mehr wirken. Was er gewirkt hat, das kann nicht mehr wirken. Aber die Kinder, die sind von deiner Wirkung in diesem Leben. Von dir. Deshalb ist es kein Problem, dass ein Kind oder ein Sohn oder eine Tochter für die Eltern, wenn sie auch kein Testament verlassen haben, dass die für sie spenden und geben, weil die Eltern das bekommen. Das ist nur, bitte aufpassen, in den Themen, die sozusagen, die mit Beweis zu belegen sind, dass die Wirkung hier übertragen kann. Also nicht in allen Themen. Du kannst nicht jetzt zum Beispiel zwei Gebete beten und du sagst, ja, der Lohn geht an meine Eltern. Das geht nicht. Weil das Gebet, das kann nicht übertragen werden. Aber in anderen Themen, schon. وعن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. إذن بارك الله فيكم هنا طبعا اختلف أهل العلم في هذا الحديث في تصحيحه وتضعيفه، ولكن الظاهر صحة هذا الحديث فهو صحيح أبي داود وهو كذلك في يعني عند بعض عند الإمام أحمد وعند الترمذي. والحديث فيه بارك الله فيكم منع الوصية للوارث، منع الوصية للوارث، وهو قول الجماهير من العلماء. وهذا هو الحق، والله تعالى على وعلم. أما قوله إلا أن يشاء الورثة دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة، إن أجازها، يعني إن قال الأب مثلا إذا قبل أبنائي وورثتي فيأخذ فلان أكثر حصة أكثر، فإذا قبلوا فهذه صار وصية، والله تعالى على وأعلم. ولكن الصحيح ما يوصي لوارث، والله تعالى على وأعلم. بارك الله فيكم. أبو أمام الباهلي رضي الله عنه sagte, ich hörte den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem sein Recht gegeben. Es gibt kein Testament für einen, der Erbanteil bekommt. Das bei Imam Ahmed und bei Al-Arba'a, außer Al-Nasai, also das ist bei Abu Dawud und Tirmidhi und Ibn Majah. Und Imam Ahmed hat das als Hasan eingestuft und auch Tirmidhi und Ibn Husayn und Ibn Jarud als Sahih. Und Daraqutni hat auch diese Überlieferung überliefert von Ibn Abbas. Und am Ende, außer dass die Leute, die die Erbe bekommen, das erlauben. Und die Überlieferung ist Hasan. Das heißt, Allah hat im Koran jedem sein Recht gegeben von der Erbe. Der Sohn bekommt so viel, die Tochter bekommt so viel, die Mutter so viel, der Vater so viel, der Mann so viel, die Frau so viel. Alles ist geregelt im Koran. Deshalb sagt der Prophet, Allah hat jedem sein Recht gegeben. Mehr als das, dann heißt das Testament. Dann sagt er, diese Leute, nein, bekommen kein Testament. Du kannst nicht in dein Testament schreiben. Angenommen, du hast eine Tochter und einen Sohn. Dein Sohn bekommt doppelt wie die Tochter. Du kannst nicht sagen, ja, meine Tochter bekommt wie mein Sohn. Als Erbe. Weil das geht nicht. Der Allah subhanahu wa ta'ala hat das schon geregelt im Koran. Subhanahu wa ta'ala. So sagt er, weil der Sohn, der bekommt seinen Erbanteil. Deshalb der ist sozusagen, der bekommt sein Recht. Du kannst ihm nicht geben. Außer jetzt die andere Überlieferung, außer dass die anderen die Erbanteile bekommen, dass sie sagen, okay, wir erlauben das, dass er bekommt. Zum Beispiel der Vater beim Sterben sagt, schaut mal, mein Sohn normalerweise bekommt doppelt wie meine Tochter. Aber meine Tochter hat viel und so weiter und mein Sohn hat viele Schulden und so, dann bekommt er vielleicht noch einen Anteil, mehr als sie. Oder etwas davon, dass er der sagt zum Beispiel, er bekommt Fünftel und dann, was übrig bleibt, das wird vier Fünftel, das können sie sich sozusagen verteilen. Wenn die Tochter dann akzeptiert und die anderen die Erbe bekommen, akzeptieren, dann geht das laut dieser Überlieferung. Aber am besten ist, dass man, so bleibt Barakallahu fikum, dass man jedem sein Recht gibt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها أو يقوى بعضها ببعض. الحديث طبعا فيه أن الإنسان يوصي بالثلث بالثلث وهو أكثر شيء والله تعالى أعلم وأعلم. ولكن ماذا يقدم، الوصية أو غير الوصية؟ شوفوا يا أخوة، الإنسان إذا مات عندنا بعد موت الإنسان عندنا الإرث يعني الفرائض، وعندنا الوصية، وعندنا الدين، دين ووصية وفرائض. فما الذي يقدم أولا؟ أولا حقوق الآخرين، الدين إذا كان عليه من مهر المرأة شيء يجب أن يعطيها مهرها، تأخذ منه الدين أولا، ثم المهر، ثم الوصية، وآخر شيء الإرث حتى ما يبقى عليه شيء. وإذا كان له مال عند الناس نفس الشيء، أخذ المال من الناس وسد له الدين إذا كان عليه، وثم الأخرى. والله تعالى أعلى وأعلى. بارك الله فيكم. Muaz radıyallahu aleyhi erzählte, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch so wie eine Spende gegeben oder gespendet, Drittel von eurem Vermögen beim Sterben als zusätzlich für eure gute Taten. Das wird, du hast gute Tat und du hast Vermögen, Allah hat dir doch dein Vermögen gegeben und Allah hat dir erlaubt, beim Sterben, dass du ein Drittel von deinem Vermögen gibst. Nicht als Erbanteil, weil Erbanteil deine Pflicht ist. Sowieso. Diese Überlieferung ist bei Daraqutni, bei Imam Ahmed und bei Bazzar und bei Ibn Majah. Einige, natürlich, es gibt in diesen Überlieferungsketten Schwäche, aber zusammen könnte man das als Hasan einstufen. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, das ist klar hier, das haben wir schon erklärt. Und zwar, wenn man Vermögen hat, dann könnte man bis Drittel Testament geben, verteilen, und das andere bleibt für die Leute, die die Erbanteile bekommen. Da bleibt noch etwas, wir haben gesagt, auch barakallahu fikum vorhin in Hadith Sa'ad, wallahu alayhi, Fünftel ist gut und Drittel ist viel. Es bleibt noch etwas, und zwar, wenn jemand stirbt, was sollte man als erstes betrachten? Erbrecht, Testament, Schulden, Brautgabe, wenn man noch einen Teil davon hat. Deshalb sollte man das klären. Erstmal, barakallahu fikum, in unserer Religion, die Sache ist klar, die Rechte von den anderen kommen dir ja deine Rechte vor. Das heißt, dein Recht ist, dass du dein Erbe bekommst. Aber es gibt jemanden, dein Vater hat von ihm Geld genommen. Du musst ihm erstmal die Schulden von deinem Vater begleichen. Deshalb erstmal muss man die Schulden begleichen. Dann barakallahu fikum. Dann zweitens, man muss die Rechte von den anderen geben, auch wenn sie von den Erbenden sind, wie zum Beispiel die Frau. Angenommen, ein Mann wollte seine Frau Morgengabe geben und da gibt es noch einen Anteil, was offen ist, die muss das bekommen. Dann drittens Al-Wasiyya, das Testament, und dann das letzte ist Erbrecht verteilen auf die Leute, die Erbanteile bekommen. So ist das in unserer Region. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Das heißt allgemein, man sollte Wasiyya schreiben oder bezeugen lassen von Zeugen. Und hier in Deutschland nochmal, weil das wichtig ist. هنا في هذه البلاد يا أخوي يجب أن نفهم هذه المسألة تماما. أولا على القول بأنه لا توارث بين أهل ملتين. قلنا أنه لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، واضح؟ هذان الحديثان دليلان على أن التوارث يكون في أهل ملة واحدة. المثل فعلى هذا القول، إذا كان الأب والأم، إذا كانا على الكفر، وكان الأولاد أو ولد أو بنت على الإسلام، ففي شرعنا لا يجوز له أن يأخذ الإرث. هذا لا يعني أن يتركه، يأخذه إنما يتصدق به في أمور المسلمين العام. ولكن هل إذا كتب الأب والأم له وصية، يعني إذا متنا يأخذ الولد كذا تأخذ البنت، فهذا يجوز وما فيه شيء. فالإخوان وأخواتنا في هذا البلد ماذا يفعلوا؟ يقولوا للأب والأم اكتبوا لنا وصية بحيث ما يبقى إرث، لأن هنا تختلف أحكام الإرث على أحكام الشريعة، فانتبهوا لها. وما يترك الإرث حتى لو ورث فوته شيء من الإرث ما يتركه لهم، إنما يأخذه ويتصدق به في أمور المسلمين العامة. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. In diesem Land haben wir ein Problem. Es kann sein, dass der Sohn oder die Tochter Muslime geworden sind. Und der Vater und die Mutter, die sind keine Muslime. Wir haben gesagt, voriges Mal, der Prophet Muhammad sallam sagte, zwei Religionen dürfen sich nicht beerben. Also wenn die Leute zu zwei Konfessionen gehören, die dürfen sich nicht beerben. Und auch der Prophet sagte, ein Muslim beerbt Kafir nicht und ein Kafir den Muslim auch nicht. Deshalb, das ist klar. Du darfst nicht von deiner Mutter und deinem Vater nehmen als Erbrecht oder als Erbe, wenn sie keine Muslime sind und umgekehrt auch nicht. Aber was macht man hier? Angenommen, sterben die Mutter und, oder der Vater, sie sterben. Und du bekommst einen Erbanteil. Was machst du? Du nimmst das und du spendest das in der Allgemeinheit, in den allgemeinen Sachen der Muslime. Du lässt das nicht. Du sagst nicht, nein, ich will das nicht. Aber du musst aufpassen hier in Deutschland. Wenn sie sagen, du bekommst Erbe, dann musst du aufpassen. Wenn dein Vater, deine Mutter Schulden haben, dann musst du auch die Schulden begleichen. Ne? Manche Leute freuen sich. Aber angenommen, der Vater und die Mutter, die haben Schulden, die haben ein Haus gekauft und die haben noch bei der Bank Schulden, dann musst du diese Schulden auch tragen. Auf jeden Fall, wenn aber sie, wenn der Vater und die Mutter Testament geschrieben haben und die sagen drinnen, wenn wir sterben, dann bekommt unser Sohn so viel und unsere Tochter so viel, dann kannst du das nehmen, kein Problem. Sag mal, ja, aber du hast doch erzählt, diejenigen, die Erbanteile bekommen, dürfen, darf man für sie kein Testament schreiben. Ja, aber du bekommst da keine Erbanteile, weil du Muslim geworden bist. Das hat bei dir geht. Aber bei deinen Geschwistern nicht. Aber auf jeden Fall hier, in Deutschland hat man ein Testament. Deshalb, wenn du weißt, dass deine Eltern keine Muslime sind, dann sagst du ihnen, wenn ihr mir Erbe, von der Erbe etwas überlassen wollt, dann schreibt bitte im Testament. Schreibt das im Testament und fertig. Dann kannst du das nehmen. Bitte nicht falsch verstehen, weil einige das falsch verstehen und die denken, auch Testament geht nicht, weil die Testament immer mit Erbrecht gleichsetzen. Im Islam ist es anders. Erbrecht ist was, Testament ist was anderes. Und man hat gemerkt, als wir über Erbe gesprochen haben, dass die Erbe total andere Regeln hat als Testament. Und Testament ist was anderes. Und das gilt auch hier, dass wenn sie Testament schreiben, dann kannst du davon nehmen. Aber wenn das Erbe ist, dann darfst du normalerweise nicht, aber du kannst dieses Geld oder das Vermögen nicht sozusagen wegschmeißen, dann kannst du das nehmen unter einer, natürlich unter Beachtung einer Bedingung, dass du nicht in die Schuldenfalle kommst. Aufpassen. Und dann kannst du das nehmen. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Erbe nicht, Testament ja. Wenn kein Testament da ist, und du bekommst die Erbe, du hast keine Schulden zu begleichen, kannst du nehmen und für die Muslime in einer allgemeinen Sache der Muslime spenden. Wallahu ta'ala ala wa ala. Das letzte von Kitab al-Buyu' Babu al-Wadi'a. Al-Wadi'atu hiya al-Aynu allati yada'uha malikuha au na'ibuhu inda akhar liyahfadaha. وهي مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. وقد تكون واجبة إذا لم يكن من يصلح لها غيره وخاف الهلاك عليها إن لم يقبلها. بارك الله فيكم. الوديعة das letzte Kapitel und das hat nur ein Hadith. الوديعة das ist etwas was man bei einem anderen, was ein Besitzer oder sein Bevollmächtigter bei einem anderen lässt, damit es bewahrt wird. Das wird etwas zu bewahren. Das ist Al-Wadiya. Und die andere Person sollte natürlich vertrauenswürdig sein. Und wenn man keine andere Möglichkeit hat, ist allgemein erwünscht, das anzunehmen. Wenn aber keine andere Möglichkeit ist, dann ist das Pflicht. Was bedeutet das? Aufpassen, damit ihr versteht. Zum Beispiel, ein Mann hat ein Pferd. Und dieser Mann wird reisen. Und er kommt zu dir und er sagt dir, bitte mein Pferd. Kannst du das sagen, kann ich das bei dir lassen? Oder Gold, kann ich bei dir mein Gold lassen? Bis ich komme. Das wird etwas zu bewahren bei einer anderen Person. Allgemein ist das empfehlenswert. Du sagst, okay, ich mache das. Aber in bestimmten Fällen, wenn ich nicht anders geht, dann musst du das tun. Du musst das annehmen. Weil angenommen, wenn jemand kommt und der gibt dir etwas, was vielleicht kaputt geht, wenn jemand sich darum kümmert, dann solltest du das annehmen. Allah Ta'ala. Und der Beweis dafür ist, Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt, dass es sei einander behilflich in den tugendhaften Sachen und guten Dingen. Also du unterstützt deine Brüder, du hilfst deinen Brüdern im Guten, nicht im Schlechten. Im Schlechten sollst du sagen, fürchte Allah. Aber im Guten musst du helfen oder solltest du helfen, je deine Möglichkeit. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah unterstützt den Diener, solange er die anderen Diener unterstützt, das bedeutet der Diener. Allah hilft dir, wenn du den anderen hilfst. Allah unterstützt dich, wenn du die anderen unterstützt. Deshalb reden wir, der hat das als zuletzt hier gebracht, der Autor. Eigentlich sollte man das nach Al-Amana, nach dem Buch von Al-Amana bringen. Das wird von Anvertrautes oder was man bewahren sollte. Aber auf jeden Fall, kein Problem. Amr ibn Shu'aib an Abihi, an Jaddihi, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, man awda'a wadi'atan falaysa alayhi daman. Au man udi'a. بارك الله فيكم الحديث أخرجه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف قال المؤلف وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقيب الجهاد إن شاء الله تعالى أي قلنا له أن هذا قسم الصدقات وقسم الفيء تابع لهذا الكتاب ولكن هو أتى به في مكان آخر. على كل نحن يهمنا الآن بالنسبة لي الوديعة. الوديعة أمانة. الوديعة أمانة. والذي يودع عند الآخرين وديعة فهو ضامن لها. من الضامن لها؟ صاحبها أم الآخر؟ الأصل الصاحب. الأصل الصاحب إلى أن يشترط على الآخر. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم عمر بن شعيب von seinem Vater, von seinem Großvater, vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, من أودع وديعة فليس عليه ضمان. Das wird, entweder heißt das, wer etwas Bewahrtes zu bewahren bekommt, dann braucht er das nicht zu garantieren. Oder wenn jemand einem anderen etwas zu bewahren gibt, braucht der Erste das nicht zu garantieren. Eigentlich das heißt, ich gebe dir etwas und sage, bitte bewahre das bei dir, dann musst du das gut bewahren. Du darfst nicht zum Beispiel jetzt das nehmen und wegschmeißen einfach. Sonst sollst du das garantieren. Und wenn ich dir etwas anderes gebe, dann muss ich auch das bewahren. Muss ich dir etwas Richtiges geben. Und wenn das Lebewesen ist, wie Pferd oder sowas, ich muss, darf hier aufkommen. Nicht, dass du das Ganze von deiner Tasche zahlst. Das geht nicht in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, derjenige, der die Verantwortung trägt, muss oder sollte mit dem Eigentümer vereinbaren, wie die Sache bezüglich Garantie ist. Das heißt, ich gebe dir etwas und sage dir, schau mal, bitte bewahre das bei dir. Du kannst das benutzen, aber wenn was passiert, dann trägst du die Verantwortung. Garantierst du. Oder ich bewahre etwas bei dir und du sagst mir, schau mal, wenn was passiert, dann ist nicht meine Schuld. Und wenn wir es so vereinbaren, dann garantiert derjenige. Und das ist am besten, weil ein Muslim sozusagen seine Vereinbarungen halten muss. So ist das, wallahu ta'ala. Dann sagt Al-Mu'allif, der Autor sagt, Verteilung von den Spenden haben wir schon in dem Buch von Zakat und Verteilung von Fei und Beuten, dann wird das nach dem Buch von Al-Jihad kommen. Das heißt, er gibt uns nur einen Tipp in diesem Buch, wo wir diese Hadithe oder Überlieferungen finden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Somit, barakallahu fikum, somit kommen wir zu Ende. Somit kommen wir zu Ende des Buches oder vom Buch von Al-Buyu', das wird Handelsbuch, Kauf und Verkauf, und dann Buch von Al-Fara'id, das bedeutet Erbrecht, Anteile. Das nächste Mal, inshallah, fangen wir mit dem Buch von An-Nikah, Heiratsbuch, bi'inni ta'ala, Buch von der Heirat. Ja, heute brauchen wir nicht damit anzufangen. Da fangen wir das nächste Mal wesentlich an. Das ist Kitab al-Nikah. Wir reden erstmal über die Heirat. Und dann, barakallahu fikum, geht es weiter. Das wird, es geht mit fast allen Themen, die mit der Heirat zu tun haben. Und dann reden wir über Scheidungsbuch. Und das sind 879 bis 1071 Hadithe ungefähr sind das insgesamt. Also das dauert lange. Das wird lange dauern, bis wir dieses Buch zu Ende führen. Und das ist kompliziert übrigens in manchen Urteilen. Aber inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns, inshallah werden wir das schaffen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen. Ja, barakallahu fikum, hakala antayna min kitab al-Biyu', fa'asa Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana wa taqabbal minna. Iza akhtana, asa Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana, wa kullu ibn Adam khatta. Fadhalik, qad yakun l'insan qad qal kalima, أو أخطأ في فهم شيء أو شرح شيء ما وصل بالمعنى المطلوب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا وإن أخطأنا في شيء فهو من الشيطان وإن أصبنا فمن الرحمن فأسأله سبحانه وتعالى أن يجرنا أجرا حسنا على هذا الذي فعلنا إن شاء الله سنبدأ في الدروس القادمة بكتاب النكاح ثم بارك الله فيكم بعد كتاب النكاح سنتكلم عن الطلاق والرجعة والأحاديث ذلك كثيرة وانتبه يا أخوة هذه الأبواب يعني هذه الكتب كتاب البيع وكتاب النكاح لا تظنوا أنها سهلة ولكن نحاول قدر المستطاع أن أسهل بحيث أن الإنسان يفهم المراد على الأقل أن يكون عندنا بارك الله فيكم جملة من فهم مثل هذه المسائل والإنسان يستطيع أن يرجع إلى الكتب الفقهية المطولة فيعلم أكثر ولكن هذه قد تكون يعني بداية فأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للخير بارك الله فيكم wie schon gesagt habe vorhabe ich wir sind zu Ende gekommen mit diesem Buch von Handel oder Kauf und Verkauf und ich sage بارك الله فيكم wir sind Mensch es kann sein, dass man etwas erklärt hat, aber da hat man ein Wort vergessen oder hat man nicht so genau erklärt oder da hat man etwas Falsches gesagt oder da vertritt man eine Ansicht, die vielleicht nicht die richtige Ansicht ist, die falsche Ansicht ist. Aber inshallah, wenn man auch, wenn ich Fehler in diesem Zusammenhang, ich rede von mir, wenn ich Fehler gemacht habe, dann ist das von Shaitan und von mir. Wenn ich Gutes gesagt habe, dann von durch die von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir sind Menschen und jeder von uns macht Fehler. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, wenn ich was Falsches gesagt habe oder jetzt unabsichtlich erklärt habe. Und man merkt, ich meine, ein Unterricht, eine Stunde oder manchmal anderthalb Stunden, da muss man auf Arabisch und Deutsch reden. Das ist auch nicht leicht. Das ist nicht leicht, dass man auch sozusagen fast 99% wiedergibt, was man in der, sage ich jetzt in der Arabischen, dann auf Deutsch 100%, denke ich manchmal, wird das wiedergegeben. Deshalb, barakallahu fikum, das ist schwer. Aber ich hoffe, dass die Brüder und Schwestern das nochmal zuhören, nachlesen, versuchen. Und mein Ziel ist, dass man ein, sozusagen ein allgemeines Bild über diese Themen gibt. Und da kann man sich sozusagen vertiefen in diese Informationen, dann später auch. Aber mindestens, dass man weiß, ja, es gibt diese Überlieferung, es gibt diese Ansicht von den Gelehrten, es gibt diese Meinung, diese Überlieferung ist umstritten und so weiter. Und da weiß man zum Beispiel, was ist Al-Wadi'a oder was ist Al-Daman, was ist Al-Amana und solche Wörter, die manchmal wir auch nicht übersetzt haben auf Deutsch. Ich meine, es gibt bestimmte, zum Beispiel Wer ist Salam. Da haben wir gesagt, du lernst das so. Oder Al-Muhaqala oder zum Beispiel bestimmte Wörter, da haben wir gesagt, so, nimmst du das. Da könnte man vielleicht etwas davon lernen. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Wir haben angefangen erstmal mit dem Buch von At-Tahara. Es gab sehr viele Kapitel. Dann das Buch von dem Gebet. Und dann nach dem Gebet haben wir, barakallahu fikum, das Buch von Al-Zakah. Und dann Buch von As-Siyam und Buch von Al-Hajj. Und danach, und natürlich unter anderem auch haben wir über Al-Janais gesprochen, das ist Leichnam und Begräbnisregeln im Islam. Und dann haben wir mit dem Buch von Al-Buyu' angefangen und wir haben das heute zu Ende geführt. Übrigens, Buch von Al-Buyu' wir haben bei Hadith 725 angefangen und wir enden mit Hadith 898. Das wird, die sind 100, ungefähr 174 Hadithe. 174 Hadithe haben wir hier erklärt. Und diese Hadithe, es gab auch andere Hadithe, die verbunden sind. Aber der Schlaue von uns ist derjenige, der das Ganze lernt. Und ich bin mir sicher, und ich sage, dass derjenige, der das richtig lernt, was wir hier gemacht haben, diese Kapitel, die wir gemacht haben, dann ist er ein Talib Ilm, richtiger Talib Ilm geworden, wenn er das Ganze, oder wenn ich sage, wenn ich 70% davon verstanden hat, was wir hier gelernt haben. Weil das ist sozusagen fast alles, was wir erstmal brauchen. Tahara, Gebet, Zakat, Fasten, Hajj. Was wollen wir mehr? Und das sind die meisten Fragen, die in diesem Bereich sind. Und weil wir auch mit Geld hier zu tun haben, das heißt allgemein, wir kaufen und wir verkaufen und wir haben Verträge und sowas, dann haben wir über das Buch Al-Buyu'. Jetzt kommen wir, inshallah, zu den anderen Themen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wir haben noch ein paar Minuten zum Gebet. Dann werden wir inshallah ein paar Fragen von euch nehmen und danach kommen wir zu Ende. Wir treffen uns morgen inshallah zum Unterricht. Arabisch, ich weiß nicht, die meisten sind nicht da. Um 8 Uhr haben wir das letzte Mal. Oder um 8? Um 8 haben wir. Okay, dann Arabisch Unterricht morgen um 8. Und dann machen wir danach Koranunterricht, wie es nicht da ist. Arabisch 8 bis so ungefähr 9.15 Uhr und dann nehmen wir 45 Minuten في القرآن. Wir fangen morgen inshallah mit Tuhfat al-Atfal. Das ist so ein Buch über die Rezitationsregeln des Korans in Form eines Gedichtes. Werden wir dann. Arabisch, Koran schon. Okay. Aber Arabisch davor. Wir haben gesagt, ach, wenn die Brüder kommen, ach, ist gut. Fair, طيب كلام منت خذ بس دي بريدة جوستان انترنت بتي عندي ادمن سبيسيال سمير اسني اذا فيني دي فيدا كومت دان ساجت ايم بشايد بتي در سول ان ايميل روند ميل شيكن بارك الله فيكم بتسجلش سيمينار ان لايبسك. Wir haben in unser Islamkurs und Islamtreffen in Leipzig am 1. Mai, inshallah. Am 1. Mai in Leipzig, bidni ta'ala, ab 14 Uhr fangen wir an. Und wir machen weiter mit unseren Unterrichtseinheiten, die wir schon angefangen haben. Barakallahu fikum, wir laden alle Brüder und Schwestern herzlich nach Leipzig. Am Samstag fangen wir 14 Uhr an und dann, inshallah, endet der Unterrichtabend. Und dazwischen gibt es auch Essen. Wir nehmen auch kein Geld für das Essen. Das ist umsonst bei uns. Da kann man nur herzlich willkommen und essen. Inshallah. Und dann, ja. Und dann am Sonntagsvoten ist in Erfurt, inshallah, auch der Unterricht, die Erklärung vom Buch des Imans von Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, und dann fangen wir so mit einem Muhtasar von Fiqh-Buch, das wird über Fiqh auch, haben wir in Erfurt, das ist nach Asr. Barakallahu fikum wa jazakum wa khairan, möge Allah subhanahu ta'ala von mir. Dort auch gibt es Essen, auch umsonst. Wir sind im Osten großzügiger als woanders. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khair inshallah. Na. Also wie ich das verstanden habe, wenn der Vater, also wenn mein Vater jetzt Schulden gehabt hat und er ist gestorben, ja, und ich bekomme dort Erbrecht, ja, von ihm, dann erfahre ich, dass ich Schulden hatte. Dann kann ich das mit dem Erbrecht Bevor ihr die Erbe verteilt, muss ihr erstmal die Schulden begleichen. Mein Vater stirbt, der hat 50.000 Euro Geld. Und diese 50.000 Euro werden verteilt. Aber dein Vater hat 20.000 Euro Schulden. Bevor ihr die 50.000 berührt, nehmt ihr die 20, begleicht ihr die Schulden. Die 30, die geblieben sind, werden verteilt auf die Erbanteile. Das Problem ist, dass keiner wie der Vater. Okay. Wenn der Vater überhaupt nicht solche Regeln kennt, dann ist das Problem. Ja, das ist aber im Islam, da muss man den Leuten sagen. Und jeder weiß, dass ich meine, auch hier nach dem Gesetz hier in Deutschland oder woanders, das ist das Gleiche. Wenn du in Erbe eintrittst, dann musst du auch dafür bereit sein, dass du die Schulden begleichst. Aber nicht mit das Erbrecht, was ich bekommen habe, sondern von allen. Weil das dein Vermögen ist, das nicht dein. Dein Vater hat ein Haus, ein Auto, 50.000 Euro. Das ist dein Vermögen. Der stirbt. Dann dieses Haus, Auto und diese 50.000, die werden verteilt auf euch. Bevor das verteilt wird, dann müsst ihr davon Schulden geben. Ja, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Und noch eine Frage an mich, wenn ich das Thema, und zwar, wenn da ein Bruder mit einer Schwester, also mit einer Frau geheiratet ist, und die ist von dem Schwind sozusagen Christen oder so. Ja, der stirbt. Und der stirbt, was sie jetzt hier erbrechen? Gar nicht. Bekommt sie kein Erbrechen? Gar nicht. Aber umgekehrt nicht. Heiraten darf er, aber Erbrecht? Darf er nicht. Aber heiraten darf er unter bestimmten Bedingungen. Genau, das und hier die sind die da. In Deutschland. Na. Das Auto, das Haus und ja, wenn jetzt aber unter den Erbenden Streitereien entstehen würden, kann er sagen, also kann der es testamentarisch festlegen, dass das Auto und das Haus zum Beispiel an die Gemeinde geht. Wenn er keine Kinder hat, meinst du? Nee, wenn unter den Kindern vielleicht noch zu Lebzeiten von ihm Streitereien aufkommen würden. Der darf nicht so machen. Weil wenn er sein Haus und sein Auto gibt, das ist mehr als Drittel, der sollte das nicht machen. Ein muslimischer Vater oder Eltern sind Muslim und sie haben Kinder, die Muslim sind. Ja, die haben das Recht, Erbe zu bekommen. Wenn der Vater etwas geben möchte, dann maximal ein Drittel von seinem Vermögen. Und wenn er nur dieses Drittel gibt, weil er dies an die Leute, oder an seine Kinder nicht geben möchte, dann macht er eine Sünde. Weil seine Absicht nicht richtig ist. Der will seine Kinder verhindern, die Erbe zu bekommen. Und das ist nicht richtig, was er macht. Meine Mutter stört. Meine Mutter ist nicht Muslim. Ja. Und ich muss hier in Deutschland eine wahnsinnig hohe Summe für Beerdigungen, für Grab bezahlen. Ich kann es aber nicht bezahlen. Mein Bruder kann es nicht bezahlen. Können wir von dem, was sie uns hinterlassen hat, Beerdigung im Grab bezahlen? Natürlich, das gehört dazu. Bevor die Erbe, aber du darfst kein Erbe von ihr nehmen. Ja gut, aber was wird mit den Gegenständen, Wohnung, Kamme und Kultur? Die nehmen die anderen. Oder wenn dein Bruder sagt, okay, du nimmst das, dann nimmst du, verkaufst du und spendest du das für die Allgemeinheit der Muslime. Ich habe das erklärt doch. Ah, ja. Du lässt das nicht, zum Beispiel angenommen, ein Vater hat zwei Pferde. Und der ist kein Muslim. Und der Sohn ist Muslim. Und der Vater stirbt und die zwei Pferde bleiben. Soll man die zwei Pferde auf der Straße lassen? Natürlich. Okay, dann nimmt man. Aber da darfst du das nicht für dich benutzen, sondern du versuchst etwas damit zu machen und dann spendest du das in den Sachen der Muslime. Nicht, dass du das selber nimmst, weil das nicht mehr dein Recht ist, obwohl du der Sohn bist. Aber der Vater ist kein Muslim. Aber du kannst es nehmen, aber nicht für dich behalten. Oder dein Vater schreibt in sein Testament, wenn ich sterbe, dann bekommt mein Sohn Umar, der bekommt die zwei Pferde. Damit kann ich Streitereien passieren. Und so kannst du das nehmen. Ja. Darf man allgemein kommen? Klammern. Was ist mit den Kindern, die nicht eigene sind, die man nur erzieht? Wirken sie für Stiefvater oder nur für richtigen Eltern, bitte? Natürlich, die wirken nur für die, wenn du von wirken, ich habe gedacht, das geht nach Erbe. Wenn du ein Kind erziehst, dann ist es nicht dein Kind. Das ist nicht dein Kind, du hast das erzogen. Deshalb, du kannst ihm Testament, was für ein Testament geben. Aber nicht, er ist nicht berichtigt, wie deine eigenen Kinder an die Erbanteile. Das heißt, deine Kinder, eigene Kinder bekommen Erbanteile. Aber dieser Stiefsohn oder Stieftochter, die bekommen keine Erbanteile. Aber du kannst ihnen im Testament was schreiben. Nicht mehr als Drittel. Ja? Da schreibt man zum Beispiel, für dieses Kind gebe ich so viel, für dieses Kind gebe ich so viel. Die sind testamentmäßig. Und dann die eigenen Kinder, die bekommen ihre Erbanteile. Am besten macht man so in Deutschland hier, weil man nicht weiß, ob die Erbe so. Von Anfang an, da geht man zum Notar und da macht man Testament. Wenn ich sterbe, dann bekommt meine Tochter so viel und dann macht man nach dem islamischen Ring. Das dass dann meine Frau so viel, mein Kind so viel, mein Kind so viel und so weiter. Das ist die Sache. Aber wenn man mit Wirken meint, ja allgemein gute Taten und sowas, wenn du jemanden erzogen hast und der macht für dich mit Gebet und der, ja, das, inshallah, du kannst es davon was bekommen. Aber das ist nicht wie das eigene Kind. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ein Stiefkind ist nicht wie Adoptivkind, weil in unserer Religion Adoption verboten ist. Verboten. Wir haben keine Adoption im Islam. Weil wir im Islam, wir haben eine Regel, das heißt, die Abstammungen müssen geschützt werden, damit du nicht am Ende deine Schwester heiratest. Gestern hat jemand mich angerufen, der hat gesagt, meine Tante hat meinen Bruder und meine Cousine gestillt, Milch gegeben. Und jetzt haben sie geheiratet und sie haben jetzt eine Tochter. Und später, jetzt nachdem sie die Tochter bekommen haben, die Tochter war behindert. Jetzt hat das gefunkt bei ihnen. Nachdem sie ein behindertes Kind bekommen haben, dann hat die Tante gesagt, ja, das war klar, weil ich beiden Milch gegeben habe, gestillt habe. Du hättest das von Anfang an sagen müssen. Bevor sie heiraten, weil im Islam, du darfst nicht deine Milchschwester heiraten. Aber nach, subhanallah, schaut mal, die Sache, der Einlass, oder der, sage ich jetzt, der Grund, dass sie gesagt haben, war nicht, weil sie Allah fürchten oder weil das in der Religion ist. Nein, weil nur die Tochter behindert ist. So, die haben Schuldgefühl dann gehabt. So haben sie gesagt. Möge Allah uns bewahren. Es gibt bestimmte Sachen. Im Islam, du bist ein Stiefkind, das ist nicht dein Vater. Dein Vater ist ein anderer. Deine Mutter ist eine. Deine Mutter weiß manchmal jetzt. Adoptivkind auch das Gleiche. Im Islam, du kannst ein Kind erziehen. Du kannst ein Kind wie dein Kind auch behandeln. Aber du kannst nicht sagen, das ist mein Sohn. Weil dieses Adoptivkind kann eine Frau heiraten. Und wenn er sich von dieser Frau scheiden lässt, dann kannst du sie heiraten. Aber wenn er dein Kind ist, dann ist sie wie seine Mutter geworden. Fertig. Das wird angenommen, ja? Der Vater heiratet eine Frau. Dann ist diese Frau die Mutter geworden von den Kindern. Wenn sie auch nicht direkt die Mutter ist. Die ist Mahram für sie ewig. Wenn ein Sohn eine Frau geheiratet hat, dann der Vater ist der Vater von ihr. Das ist Mahram ewig. Die kann sie nicht mehr heiraten, wenn der Sohn auch stirbt. Diese Regeln sind bei uns im Islam, damit das geschützt wird, damit die Abstammung geschützt wird, damit du weißt, wer dein Vater, wer dein Großvater und sowas ist. Ja? Aufpassen in diesem Zusammenhang, Barakallahu fik und Jazakallah. Wenn Bruder und Schwester aber nicht voneinander wissen, dass sie Bruder und Schwester sind, sondern so wie es hier in Leipzig halt immer noch. Die wissen, noch doch hier in Leipzig, die wissen, dass sie Brüder und Schwestern sind. Jetzt wissen sie es. Nein, die haben das gewusst von Anfang. Aha. Ja. Ich denke nicht. Doch. Wenn ein Bruder, diese Geschichte, die wir in Leipzig gehabt haben, dieser Bruder und die Schwester, die geheiratet haben, die haben 3 oder 4 Kinder bekommen. Ja, das geht nicht. Du kannst nicht deine Schwester heiraten. Du darfst nicht. Ich meine, ethisch mäßig, wie kannst du das wollen? Deine Schwester. Waren die Muslime? Nein, Allah ist nicht Muslim. Aber das ist egal. Das ist eine bekannte Geschichte in Deutschland, die ja sehr bekannt. Ja, deshalb müssen wir aufpassen. Im Islam, du weißt, wir müssen Ich meine, das ist die Sache. Ein Mann schläft mit einer Frau oder macht Sina mit einer Frau, dann bekommt er eine Tochter und später, wal'iyadu billah, sein Sohn, weil er natürlich diese Leute, die bleiben auf dem falschen Weg, ja, und sein Sohn dann, wal'iyadu billah, nimmt diese Tochter, das wird seine Schwester, als Freundin. Das passierte schon. Hier in Halle zum Beispiel. Mit einem Muslim. Aber das ist der Weg des Saufens, der Weg von Haram, was Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn man den Weg von Haram einschlägt, dann wird man sehr Schlimmes bekommen. بارك الله فيكم جزاكم الله خير ومجد الله سبحانه وتعالى فيكم جزاكم الله خير ومجد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلا أدخل